Es gibt ja so einige kranke Geschichten aus dieser Gegend. Und die hier, die toppt ja mal vieles. Es geht um den rätselhaften Reiter in Halsbrücke. In Halsbrücke soll ein Reiter ohne Kopf gesehen worden sein. Um Mitternacht sei er im westlichen Teil des Schulhofes in tollem Ritte um die dort stehende Wasserpumpe gejagt. Ich glaube, da ist zurzeit ein Goldfischbecken. Eine grausige Begebenheit wird mit diesem Spuk in Verbindung gebracht. Vor vielen Jahren war ein Soldat auf Urlaub heimgekommen. Andern Tags fand man ihn tot in der Mulde hinter dem Erzschmelzen liegen. Sein bester Freund und Kumpan kam in Verdacht, ihn ermordet zu haben. Man konnte ihm jedoch nichts nachweisen. Nach Jahren hatte sich dieser Freund unsittlich an einer taubstummen Frauensperson vergangen. Aus Furcht vor Strafe verübte er den Selbstmord. Als Bergmann, der derselbige war, hatte er von der Grube eine Dynamitpatrone mit nach Hause genommen. Diese hatte er in den Mund gesteckt und mit einer Zigarre angezündet. Puff. Die Explosion riss ihm den Kopf weg. Nach dem Volksglauben soll nun der Geist des Selbstmörders im Grabe keine Ruhe mehr finden können und als nächtlicher Reiter ohne Kopf umherirren. Auch bezeichnen viele dies als Strafe für den Tod seines Freundes. Ich kenne die Gegend um Halsbrücke und auch diese Erzwäsche. Gruselige Gegend, vor allem bei Nacht. Aber das hält uns nicht davon ab, gerne mal dahin zu gehen und dort eine Geschichte zu erzählen.